will ich mich nicht beugen, dem letzten Spross eines heruntergekommenen Hauses, das der Königswürde längst verlustig gegangen ist. »Was würdet ihr euch denn wünschen?« sagte Gandalf, »wenn alles nach eurem Willen ginge.« »Ich würde mir wünschen, dass alles so bleibt, wie es mein Leben lang und zu Zeiten meiner Ahnen gewesen ist. Dass ich in Frieden diese Stadt regieren und dann meinen Platz einem Sohn hinterlassen könnte, der sein eigener Herr und kein Zauberlehrling wäre. Wenn aber das Schicksal mir dies verweigert, will ich lieber nichts, weder das verarmte Leben, noch die halbierte Liebe oder die beschränkte Ehre. Mir scheint nicht, dass ein Statthalter, der sein Amt wieder abgibt, nachdem er es gewissenhaft erfüllt hat, dadurch an Ehre und Ansehen verliert, sagte Gandalf. Und zumindest dürft ihr euren Sohn nicht der Wahlfreiheit berauben, solange sein Tod noch ungewiss ist. Bei diesen Worten glühten Denethors Augen wieder auf, und den Stein unter den Arm nehmend, zog er ein Messer und wollte zur Bahre treten, aber Beregond sprang dazwischen und stellte sich vor Faramir. »So«, schrie Denethor, »meines Sohnes Liebe hast du mir schon zur Hälfte gestohlen, nun stiehlst du mir auch noch die Herzen meiner Ritter, so dass sie mich zuletzt meines Sohnes ganz berauben. Doch in einem wenigstens sollst du meinem Willen nicht im Wege sein, dass ich mein Ende selbst bestimme. Herbei«, rief er seinen Dienern zu, »herbei, wenn ihr noch nicht alle treulos seid.« Zwei von ihnen rannten die Treppe hinauf zu ihm. Dem einen entriss er eine Fackel und sprang ins Haus zurück. Bevor Gandalf ihn hindern konnte, warf er sie mitten auf den Holzstoß, der sofort prasselnd aufflammte. Dann sprang Denethor auf den Tisch. Und dort, inmitten von Rauch und Flammen, hob er den Amtsstab auf, der zu seinen Füßen lag, und zerbrach ihn übers Knie. Er warf die Stücke in die Flammen, ließ sich nieder und streckte sich auf dem Tisch aus, den Palantir mit beiden Händen an die Brust drückend. Und später habe jeder, so hieß es, der in diesen Stein blickte, sofern sein Wille nicht stark genug war, ihn zu etwas anderem hinzulenken, immer nur zwei in den Flammen verfallende Altmännerhände gesehen. Traurig wandte Gandalf das Gesicht ab und schloss die Tür. Eine Weile stand er noch in stummem Nachsinnen vor der Schwelle, während man von drinnen das Feuer gierig brüllen hörte. Dann schrie Denethor noch einmal laut auf, und danach sagte er nichts mehr und wurde von keinem Sterblichen je wieder gesehen. »Denethor, Ecthelions Sohn«, sagte Gandalf. Dann wandte er sich an Beregond und die fassungslosen Diener des Statthalters. »Und so enden auch die Tage Gondors, so wie ihr es kennt. Ob zum Glück oder Unglück, aber sie sind vorüber. Böses ist hier geschehen. Aber begrabt nun alle Feindschaft zwischen euch, denn sie ist vom Feind angestachelt und dient nur seinem Willen. Ihr habt euch in einem Netz von widerstreitenden Pflichten verfangen, das ihr nicht selbst geknüpft habt. Aber, ihr Diener eures Herrn, bedenkt, dass bei eurem blinden Gehorsam und ohne Beregonds Verrat nun auch Faramir verbrannt wäre, der Feldhauptmann des Weißen Turms. Tragt nun eure gefallenen Kameraden von dieser Unglücksstätte fort, und wir wollen Faramir, Gondors Statthalter, an einen Ort tragen, wo er in Frieden schlafen kann, oder sterben, wenn es sein Schicksal so will.« Gandalf und Beregond hoben die Bahre auf und trugen sie davon zu den Häusern der Heilung, während Pippin mit gesenktem Kopf hinterdrein ging. Denethors Diener aber standen noch wie gelähmt vor sich hinstarrend beim Haus der Toten. Und als Gandalf eben das Ende der Rath-Dienen erreichte, gab es ein lautes Getöse. Zurückschauend sahen sie das Kuppeldach des Hauses bersten und Rauch verströmen, und gleich darauf stürzte es in einem Funkenregen krachend und polternd ein. Die Flammen aber erstickten nicht, sondern tanzten und flackerten weiter zwischen den Trümmern. Entsetzt flohen die Diener und folgten Gandalf. Schließlich kamen sie wieder zur Tür des Statthalters, und mit Bedauern sah Beregond die Leiche des Pförtners davor liegen. »Diese Tat wird mich ewig reuen«, sagte er, »aber ich wurde rasend, weil es so eilig war und er nicht hören wollte. und dann zog er die Waffe gegen mich.« Er verschloss die Tür mit dem Schlüssel, den er dem Erschlagenen abgenommen hatte. »Der müsste nun dem Herrn Faramir übergeben werden«, sagte er. »Der Fürst von Dol Amroth führt in Abwesenheit des Statthalters den Befehl«, sagte Gandalf. »Doch weil er nicht hier ist, muss ich dies auf mich nehmen. Ich befehle dir, den Schlüssel zu bewahren, bis in der Stadt wieder Ordnung herrscht.« Nun kamen sie in die oberen Stadtränge, und im Morgenlicht legten sie das letzte Stück Wegs zu den Häusern der Heilung zurück. Dies waren ansehnliche, ein wenig abseits gelegene Bauten, in denen zu anderen Zeiten die Schwerleidenden gepflegt wurden, die jetzt aber ganz auf die Behandlung der Sterbenden oder im Kampf Verwundeten eingerichtet waren. Sie standen nahe an der Südmauer des sechsten Rings, unweit der Zitadelle, und waren von einer mit Bäumen bestandenen Wiese umgeben, dem einzigen grünen Park in der Stadt. Dort wohnten die wenigen Frauen, denen erlaubt worden war, in der Stadt zu bleiben, weil sie heilkundig oder den Heilkundigen behilflich waren. Doch als Gandalf und seine Begleiter eben die Bahre zum Haupteingang brachten, hörten sie einen gewaltigen Schrei, der schrill und durchdringend vom Schlachtfeld vor dem Tor zum Himmel aufstieg, langsam erstarb und vom Wind davongetragen wurde. So entsetzlich klang dieser Schrei, dass sie für einen Moment alle stillstanden. Und dennoch ging ihnen plötzlich, als er verhallt war, im Herzen eine Hoffnung auf, wie sie keine mehr gekannt hatten, seit das Dunkel aus dem Osten gekommen war. Und der Tag schien hell zu werden. Und die Sonne brach durch die ein ernstes und trauriges Gesicht. Er überließ es Beregond und Pippin, Faramir in die Heilstätte zu tragen, und stieg selbst auf die nahe Mauer hinauf, und dort stand er, weiß und wie aus Stein gehauen, in der neu aufgegangenen Sonne und blickte aufs Feld hinaus. Und mit der Sehergabe, die ihm verliehen war, sah er alles, was vorgefallen war. Und als Eomer sich aus der vordersten Reihe seiner Schlachtordnung löste und zu denen trat, die auf dem Felde lagen, da seufzte er, warf den grauen Mantel wieder um sich und stieg von der Mauer herab. Als Beregond und Pippin aus den Häusern herauskamen, fanden sie ihn in Gedanken versunken vor der Tür stehend. Sie schauten ihn an, eine Weile blieb er still. Endlich sprach er wieder. »Freunde«, sagte er, »und ihr Menschen alle in dieser Stadt und in den Ländern des Westens, viel Leid und große Ruhmestaten sind geschehen. Sollen wir klagen oder jubeln? Unverhofft ist der Feldherr unserer Feinde vernichtet worden, und ihr habt seinen Todesschrei verhallen gehört. Aber einen schmerzlichen Verlust hat er uns zugefügt, ehe er ging. Und den hätte ich abwenden können, hätte Denethors Wahnsinn mich nicht aufgehalten. So weit reicht der Arm unseres Feindes nun schon. Ach, und nun erkenne ich, wie sein Wille bis ins Herz der Stadt einzudringen vermochte. Obwohl die Statthalter glaubten, dass dies ein nur ihnen bekanntes Geheimnis sei, hatte ich längst erraten, dass hier im Weißen Turm wenigstens einer der sieben sehenden Steine verwahrt wurde. Als er noch bei Verstand war, maßte Denethor sich nicht an, ihn zu gebrauchen und Sauron damit herauszufordern, denn da kannte er die Grenzen der eigenen Kraft. Doch sein Verstand ließ nach, und ich befürchte, dass er, als die Gefahr für sein Reich wuchs, in den Stein geblickt hat und sich täuschen ließ. Viel zu oft, vermute ich, seit Boromir fortging. Er war zu mächtig, als dass ihn der dunkle Herrscher seinem Willen hätte unterwerfen können, und dennoch sah er nur, was jener ihm zu sehen erlaubte. Das Wissen, das er so erlangte, war ihm zweifellos oft dienlich. Doch das Bild von Mordors Übermacht, das man ihm zeigte, nährte in seinem Herzen die Verzweiflung, bis sein Geist ihr erlag. »Nun verstehe ich, was mir so sonderbar vorkam«, sagte Pippin, und noch in der Erinnerung grauste es ihm. »Der Gebieter ging aus dem Zimmer, wo Faramir lag, und als er wiederkam, fand ich ihn zum ersten Mal verändert, ein alter, gebrochener Mann. Eben zu der Stunde, als man Faramir in den Turm brachte, haben mehrere von uns ein seltsames Licht in der obersten Kammer gesehen«, sagte Beregond. »Aber wir hatten dieses Licht auch schon früher gesehen. Und seit langem gab es in der Stadt Gerüchte, dass der Herr bisweilen im Geiste mit dem Feind ringe.« »Ach, dann habe ich richtig geraten«, sagte Gandalf. So also hat Saurons Wille bis nach Minas Tirith hineingewirkt. Und so also wurde ich hier aufgehalten. Und hier werde ich notgedrungen bleiben müssen, denn bald werde ich außer Faramir noch andere Sorgen bekommen. Jetzt muss ich hinunter, denen entgegen, die vom Schlachtfeld kommen. Etwas habe ich dort gesehen, was mir von Herzen leid tut. Und Schlimmeres kann noch kommen. Begleite mich, Pippin. Du, Beregond, solltest in die Zitadelle zurückkehren und dem Hauptmann der Wache berichten, was geschehen ist. Es wird leider seine Pflicht sein, dich aus der Wache zu entlassen. Doch sag ihm, wenn er auf meinen Rat hören will, du solltest in die Häuser der Heilung geschickt werden, als Leibwache und Diener deines Hauptmanns, damit du ihm zur Seite stehen kannst, wenn er erwacht. Sollte das je der Fall sein. Denn durch dich wurde er vor dem Feuer bewahrt. Geh jetzt. Ich komme bald wieder. Dann ging er mit Pippin zur Unterstadt hinab. Und während sie durch die Straßen eilten, trug der Wind einen grauen Regen heran, und alle Brände fielen in sich zusammen, und vor ihnen stiegen große Dampfwolken auf. Die Häuser der Heilung. Ein Nebel aus Tränen und Müdigkeit stand Merry vor Augen, als sie sich dem zertrümmerten Tor von Minas Tirith näherten. Er achtete kaum auf die Verwüstungen ringsum und auf die Leichen, die überall auf dem Feld lagen. Brand, Rauch und Gestank hingen in der Luft, denn viele Maschinen waren in die Feuergräben gestoßen worden, ebenso wie viele der Erschlagenen, und hier und da lagen Kadaver der großen südländischen Ungeheuer, halb verbrannt, von Steingeschossen zermalmt oder mit den Pfeilen der tapferen Bogenschützen von Morthond in den Augen. Der peitschende Regen hatte fürs Erste aufgehört, und die Sonne stand schon am Himmel. Doch die ganze Unterstadt lag noch in den Qualm von Schwelbränden gehüllt. Schon waren Männer an der Arbeit, um durch das Feld der Kriegstrümmer einen Weg zu bahnen, und aus dem Tor kamen nun Leute mit Tragbaren. Behutsam betteten sie Eowyn auf weiche Kissen. Den Leichnam des Königs aber bedeckten sie mit einem großen, golddurchwirkten Tuch, und sie gingen mit Fackeln neben seiner Bahre, und der Wind ließ die Flammen bleich im Sonnenschein flackern. So kamen Theoden und Eowyn in Gondors Hauptstadt. Und alle, die sie sahen, entblößten den Kopf und verneigten sich. Und sie kamen durch den Qualm und Aschenregen des verbrannten Außenrings und weiter die steinernen Straßen hinauf. Merry kam es wie ein sinnloser Marsch in einem abscheulichen Traum vor, ewig bergauf und immer weiter und weiter, bis zu einem undeutlichen Ziel, das dem Gedächtnis entgleitet. Allmählich brannten die Fackeln vor ihm nieder und erloschen, und er ging im Dunkeln weiter und dachte, »Dies ist ein Tunnel, der in eine Grabkammer führt, und da bleiben wir dann für immer.« Doch plötzlich drang eine vertraute Stimme in seinen Traum. »Ja, Merry, wie gut, dass ich dich gefunden habe!« Er blickte auf, und der Nebel vor seinen Augen lichtete sich ein wenig. »Da war Pippin!« In einem schmalen Gässchen standen sie sich gegenüber, und außer ihnen beiden war niemand in der Nähe. Er rieb sich die Augen. »Wo ist der König?« sagte er. »Und Eowyn?« Dann taumelte er, setzte sich auf eine Türschwelle und begann wieder zu weinen. »Sie haben sie in die Zitadelle hinaufgebracht«, sagte Pippin. »Du musst im Gehen eingeschlafen und irgendwo falsch abgebogen sein.« »Als wir sahen, dass du nicht bei ihnen warst, hat Gandalf gesagt, ich soll dich suchen gehen.« »Armer alter Merry, was bin ich froh, dich wiederzusehen. Aber du bist ja ganz kaputt. Und ich will dir jetzt nicht die Ohren vollquasseln, sag mir nur, bist du krank oder verwundet?« »Nein«, sagte Merry, »jedenfalls glaube ich es nicht. Aber ich kann den rechten Arm nicht gebrauchen, Pippin, seit ich ihn ins Knie gestochen habe, und mein Schwert ist einfach verbrannt, wie ein Stück Holz.« Pippin schaute besorgt drein. »Na, komm lieber gleich mit, so schnell du kannst«, sagte er. »Ich wollte, ich könnte dich tragen. Du kannst ja kaum mehr laufen. Sie hätten dich nicht zu Fuß gehen lassen sollen. Aber du musst sie entschuldigen. In der Stadt sind so viele furchtbare Sachen passiert, Merry, dass ein armer Hobbit, der vom Schlachtfeld kommt, leicht übersehen wird.« »Das ist nicht immer ein Nachteil, übersehen zu werden«, sagte Merry. »Gerade eben wurde ich auch übersehen vom... Nein, nein, ich kann nicht darüber reden. Hilf mir, Pippin. Jetzt wird wieder alles dunkel und mein Arm ist so kalt. Mary, mein Junge, stütz dich auf mich, sagte Pippin. So, komm, einen Fuß vor den anderen. Es ist nicht weit. Willst du mich begraben? Sagte Mary. Unsinn, sagte Pippin, und es sollte aufmunternd klingen, obwohl ihm das Herz schwer war vor Furcht und Mitleid. Nein, wir gehen zu den Häusern der Heilung. Aus der Gasse, die zwischen hohen Häusern und der Außenmauer des vierten Rings verlief, kamen sie wieder auf die Hauptstraße, die zur Zitadelle hinaufführte. Schritt für Schritt kamen sie voran, Mary taumelnd und wie im Schlaf vor sich hin murmelnd. »So bekomme ich ihn nie dort hinauf«, dachte Pippin. »Ist denn niemand da, der mir helfen kann? Ich kann ihn doch hier nicht allein lassen.« Eben da kam zu seiner Überraschung ein Junge hinter ihnen herangelaufen, und als er vorüberrannte, sah er, dass es Bergil war, Beregons Sohn. »Hallo, Bergil«, rief er, »wo willst du hin? Freut mich, dich wiederzusehen, und so gesund und munter.« »Ich mache Besorgungen für die Heiler«, sagte Bergil, »ich kann mich nicht aufhalten.« »Gut«, sagte Pippin, »aber sag oben Bescheid, dass ich einen kranken Hobbit hier habe. Einen Perian, wohlgemerkt, der gerade vom Schlachtfeld kommt. Ich glaube nicht, dass er so weit laufen kann. Wenn Mithrandir da ist, wird er über die Nachricht froh sein.« Bergil rannte weiter. »Ich warte lieber hier«, dachte Pippin. Er ließ Mary sachte aufs Pflaster sinken. An einer Stelle, wo die Sonne hereinschien, setzte sich neben ihn und bettete Marys Kopf in seinen Schoß. Behutsam betastete er Körper und Gliedmaßen seines Freundes und nahm seine Hände. Die rechte fühlte sich eiskalt an. Nicht lange und Gandalf kam selbst, um sie zu holen. Er beugte sich über Mary und strich ihm über die Stirn, dann hob er ihn auf. »Er hätte mit einem Ehrengeleit in die Stadt getragen werden sollen«, sagte er. »Nicht umsonst habe ich ihm vertraut. Hätte Elrond mir nicht nachgegeben, wäre keiner von euch beiden mit auf die Fahrt gegangen. Und dann wäre dieser Tag noch viel schlimmer ausgegangen.« Er seufzte. »Und doch habe ich nun wieder eine Sorge mehr auf dem Hals, und die ganze Zeit hängt der Ausgang der Schlacht am seidenen Faden.« Hier Eowyn und Meriadoc zu Bett in den Häusern der Heilung, und dort wurden sie gut gepflegt. Denn obwohl alles Wissen in diesen späteren Tagen von seiner einstigen Höhe herabgesunken war, waren die Heilkundigen von Gondor doch immer noch kenntnisreich und tüchtig in der Behandlung von Wunden, Brüchen und allen Krankheiten, von denen die Sterblichen östlich des Meeres heimgesucht wurden. Bis auf das Alter. Dagegen hatten sie noch kein Mittel entdeckt. Ihre Lebensspanne war sogar kürzer geworden und kaum mehr länger als die anderer Menschen, und abgesehen von manchen Geschlechtern reineren Geblüts gab es unter ihnen nicht mehr viele, die bei guter Gesundheit die 100 Jahre überschritten. Doch nun versagte all ihre Kunst und Kenntnis, denn viele litten an einer Krankheit, die sich nicht heilen ließ, und man nannte sie den schwarzen Schatten, denn sie kam von den Nazgul. Und wer von ihr befallen war, versank langsam immer tiefer in einen Traum, wurde dann von Stille und tödlicher Kälte umfangen und starb. Und den Pflegern schienen der Halbling und die Jungfrau von Rohan von dieser Krankheit schwer getroffen zu sein. Zwar sprachen sie noch dann und wann im Laufe des Vormittags, murmelten in ihren Träumen vor sich hin, und die Pflegerinnen hörten genau zu, was sie sagten, in der Hoffnung, vielleicht etwas zu erfahren, das ihnen helfen könnte, die Art ihrer Verletzungen zu verstehen. Doch bald dämmerten sie nur noch dahin, und als die Sonne sich nach Westen zuwandte, kroch ein grauer Schatten über ihre Gesichter. Faramir aber glühte in einem Fieber, das nicht nachlassen wollte. Gandalf ging voll Sorge von einem zum anderen und ließ sich alles berichten, was die Pflegerinnen erlauscht hatten. Und so verstrich der Tag, während draußen die Schlacht tobte, die Hoffnungen auf und nieder schwankten und seltsame Nachrichten eintrafen. Und immer noch wachte und wartete Gandalf und ging nicht fort. Als endlich das Rot des Sonnenuntergangs den ganzen Himmel erfüllte und das Licht durch die Fenster auf die grauen Gesichter der Kranken fiel, da schien es den Umstehenden, daß in dem Glutschein auch die Gesichter sich ein wenig röteten, als kehrte die Gesundheit wieder, doch es war nur ein Trugbild der Hoffnung. Da blickte die alte Iorith, die älteste der Frauen, die in dem Hause dienten, auf Faramirs edles Gesicht, und sie weinte, denn alle in der Stadt liebten ihn. »Ach, wenn der nur nicht stirbt«, sagte sie, Ach, wenn es doch noch Könige gäbe in Gondor, wie es sie einst gegeben haben soll. Denn in einer alten Geschichte heißt es, die Hände des Königs sind Hände eines Heilers. Und daran konnte man immer erkennen, wer der rechtmäßige König war. Und Gandalf, der dabei stand, sagte, »Lange mögen die Menschen deiner Worte gedenken, Eärith, denn sie bergen eine Hoffnung. Vielleicht ist wahrhaftig ein König nach Gondor wiedergekehrt. Oder hast du nicht die seltsamen Nachrichten gehört, die in die Stadt gelangt sind?« »Ich hatte ja allerlei zu tun, zu viel, um auf all das Geschrei und Gerede zu achten,« antwortete sie. »Ich hoffe nur, die mordlustigen Teufel kommen nicht in dieses Haus und belästigen die Kranken.« Da ging Gandalf in aller Eile hinaus, und das Feuer am Himmel brannte schon nieder, die schwelende Glut der Berggipfel verblasste, und über die Felder kroch ein aschgrauer Abend. Näherten sich Aragorn, Eomer und Imrahil mit ihren Rittern und Hauptleuten der Stadt. Und als sie ans Tor kamen, sagte Aragorn, »Seht, wie die Sonne in einem großen Feuer versinkt. Es ist ein Zeichen für das Ende und den Untergang vieler Dinge und für eine Wende im Lauf der Welt. Doch diese Stadt und dieses Reich sind viele Jahre lang in der Obhut der Statthalter geblieben. Und wenn ich sie nun ungebeten betrete, so befürchte ich, Zweifel und Bedenken zu erwecken, die es nicht geben darf, solange dieser Krieg nicht beendet ist. Ich trete daher nicht ein und erhebe keinerlei Anspruch, bis klar ist, ob wir oder Mordor die Oberhand behalten. Meine Männer werden Zelte auf dem Schlachtfeld aufschlagen, und hier warte ich, bis der Statthalter mich willkommen heißt.« Aber Eomer sagte, »Du hast schon die Fahne der Könige mit den Feldzeichen des Hauses Elendil gezeigt. Willst du dulden, dass dies angefochten wird?« »Nein«, sagte Aragorn, »aber mir scheint die Zeit noch nicht reif, darauf zu bestehen. Und ich wünsche mit niemandem Streit, außer mit unserem Feind und seinen Dienern.« Und der Fürst Imrahil sagte, »Was du sagst, Herr, ist klug, wenn ein Verwandter des Herrn Denethor dir in dieser Sache raten darf. Er ist stolz und willensstark, aber ein alter Mann. Und seit sein Sohn niedergestreckt wurde, hat er seltsame Launen. Doch möchte ich nicht, dass du wie ein Bettler vor der Tür warten musst.« »Nicht wie ein Bettler«, sagte Aragorn. »Sagen wir, wie ein Hauptmann der Waldläufer, denen Städte und steinerne Häuser ungewohnt sind.« Und er befahl, sein Banner einzurollen, und den Stern des nördlichen Königreichs nahm er ab und gab ihn Elronds Söhnen in Verwahrung. Dann verließen ihn Fürst Imrahil und Eomer von Rohan und ritten durch die Stadt und die erregte Volksmenge zur Zitadelle hinauf, und sie kamen in den Turmsaal, um den Statthalter aufzusuchen. Aber sie fanden den hohen Sitz verlassen. Und davor lag Theoden, König der Mark, stattlich aufgebahrt, umgeben von 12 Fackeln. Und 12 Ritter, teils aus Rohan, teils aus Gondor, hielten die Totenwache. Und der Bettbehang war grün und weiß, doch bis zur Brust war der König mit dem großen golddurchwirkten Tuch bedeckt, und darauf lagen sein blankes Schwert und ihm zu Füßen sein Schild. Das Licht der Fackeln schimmerte auf seinem weißen Haar wie Sonnenstrahlen auf einem Springquell, sein Gesicht aber war edel und jugendlich. Nur dass ein Friede darauf lag, den die Jugend nicht kennt. Und er schien zu schlafen. Nachdem sie eine Weile stumm bei dem König stehen geblieben waren, sagte Imrahil, »Wo ist der Statthalter? Und wo ist Mithrandir?« Und einer der Wachtposten sagte, »Der Statthalter von Gondor ist in den Häusern der Heilung.« Aber Eomer sagte, »Wo ist Frau Eowyn, meine Schwester? Denn gewiss sollte sie doch hier neben dem König aufgebahrt liegen und nicht mit geringeren Ehren. Wo hat man sie hingebracht?« Und Imrahil sagte, »Aber die Frau Eowyn war noch am Leben, als man sie hierher trug. Weißt du das nicht?« Da lebte so plötzlich wieder Hoffnung in Eomers Herzen auf und zugleich mit ihr quälende Furcht und Besorgnis, dass er ohne ein Wort kehrt machte und rasch aus dem Saal ging, und der Fürst folgte ihm. Draußen war es nun Abend, und viele Sterne standen am Himmel. Vor der Tür zu den Häusern der Heilung trafen sie Gandalf, der zu Fuß kam und einen Mann in grauem Mantel mitbrachte. Sie begrüßten Gandalf und sagten, »Wir suchen den Statthalter, und man sagt uns, Er befinde sich in diesem Hause. Hat ihn ein Leiden befallen? Und die Frau Eowyn, wo ist sie?« Und Gandalf sagte, »Sie liegt drinnen und ist nicht tot, doch dem Tode nahe. Der Herr Faramir aber wurde von einem üblen Pfeil verwundet, wie ihr gehört habt, und er ist nun Statthalter, denn Denethor ist von uns gegangen, und sein Totenhaus liegt in Asche.« Und voll Schmerz und Verwunderung hörten sie an, was er berichtete. »So ist es ein freudloser Sieg«, sagte Imrahil, »und teuer erkauft, wenn an einem Tag Gondor und Rohan zugleich ihrer Herrscher beraubt werden. Eomer regiert nun die Rohirrim. Wer soll unterdessen die Stadt regieren? Sollen wir nicht gleich nach dem Herrn Aragorn schicken?« Nun ergriff der Graumantel das Wort und sagte, »Er ist schon da.« Und als er